Wir beginnen mit Harald Genzmer, Prolog für Orchester. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Jan Kuzier in einer Aufnahme aus dem Jahr 1959. Thank you. Prolog für Orchester von Harald Genzmer. Das war das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Jan Kuzier in einer Aufnahme von 1959 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz. Als nächstes von Hans-Werner Henze, Sinfonie Nummer 4 für großes Orchester in einem Satz. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Juri Aronowitsch. Hans-Werner Henze, Sinfonie Nummer 4 für großes Orchester. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Juri Aronowitsch. Ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1992 aus der Philharmonie im Münchner Gasteig. Es geht weiter mit Karl Amadeus Hartmann hier im Concerto Bavarese. Gesangsszene für Bariton und Orchester zu Worten aus Sodom und Gomorra. Franz Grundheber, Bariton, und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Bernhard Kontarski. Thank you. dieser schönste Spielbeginn, den ich so schaue, je erlebt habe. Bis nach Indien hin und die Macht ihres Handels und ihres Geistes über die Welt zunichte werden sollen. Das ist nicht das Schlimmste, und darum geht es auch gar nicht. Andere Reiche sind zunichte geworden und ebenso unverhofft. Wir alle haben Reiche stürzen sehen, und gerade die Festesten, und gerade diejenigen, die am raschesten wuchsen und deren Dauer am sichersten verbirgt schien. Reiche, die eine Zierde dieser Erde und ihre Geschöpfe waren. Auf dem Höhepunkt der Erfindungskraft und des Talents standen sie mitten im Rausche des Lebens Genusses und der Welteroberung. Ihre Heer war kraftvoll und jung, die Vorratsspeicher waren gefüllt. In den Theatern drängten sich die Besucher. In den Färbereien entdeckte man das Geheimnis, das reine Purpurrot und das makelloseste Weiß herzustellen. Werken fand man Diamanten, und in den Zellen Otto. außer Luft und Gesundheit aus dem Systeme wurden ausgeklügelt, um die Fußgänger vor den Gefahren der Straße zu schützen. Man hatte Mittel gegen die Kälte, gegen die Nacht und gegen die Hässlichkeit. Bündnisse sicherten die Menschen gegen den Krieg. Alle Gifte waren aufgeboten, um die Krankheiten gerieben und schädliche Insekten zu bekämpfen. Gesetze im Voraus berechnet und seine Wirkung aufgehoben. Der Raum bis zum Erbfeind und im Vortriefen Gottes, sogar da, wo man es für alle Zeiten verbannt glaubte, erhebt das Übel sein Haupt. Man sieht den Wolf mitten in der Großstadt, wo viel aus auf der Glatze des Milliardärs. Schwalben steigen. Geprüft. Es ist siedendes Pech. Und aus der Kehle der Schwalbe wird der Donner des Unerbittlichen losbrechen. Und aus dem Einschnitt der harzigen Zeder werden die Tränen des Weltunterganges rinnen. Es ist ein Ende der Welt, das traurigste von allen. Ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1997 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz. Gesangsszene für Bariton und Orchester zu Worten aus Sodom und Gomorra von Karl Amadeus Hartmann. Franz Grundheber, Bariton und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Bernhard Kontarski. Und jetzt noch von Wilhelm Kilmeier, Poème symphonique, Zyklus für Orchester mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Hiroshi Wakasugi. Thank you. Thank you. Poème symphonique, Zyklus für Orchester von Wilhelm Kielmeier mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Hiroshi Wakasugi.